Um Ascheville. Billy Montigny muss geräumt werden, weil es der neuen Front zu nahe liegt. Wir ziehen um. In Hénin-Liétard, einem größeren Städtchen, erhalten wir Quartier. Die Ortschaft ist noch zum großen Teil von der Bevölkerung bewohnt. Ich bin wieder bei Thiel am Gewehr. Imme liegt mit einer Fußerkrankung im Lazarett. Der ganze Zug Reimann wird in dem komfortablen Haus eines Zechendirektors untergebracht, das allem Anschein nach bisher wenig oder gar nicht von Soldaten bewohnt war. In unserem Zimmer stehen auf Simsen und Regalen seine Nippsachen umher. Unter einer Glasglocke befindet sich eine kleine, wertvolle Standuhr, die allgemeines Interesse erweckt. Das Haus ist von seinem Besitzer verlassen worden und wird jetzt von einer alten Frau behütet. Sie schaut uns sehr misstrauisch an und verschließt alle Schränke. Auch gibt sie uns zu verstehen, dass hier nichts mitgenommen werden darf. Sie droht mit Meldung bei der Kommandantur. Ihr Misstrauen sollte eigentlich unbegründet sein. Wir Frontsoldaten haben wenig Interesse an solch unnützem Kram. Wir wissen ja nicht, was wir damit anfangen sollen. Der alten Madame gefällt es eben nicht, dass wir hier eingezogen sind. Doch darauf kann nunmehr keine Rücksicht genommen werden. Die Front ist der Stadt näher gerückt. Bald wird der letzte Raum von Truppen belegt sein. Wir schleppen Holzwolle in das vornehme Zimmer, das im Parterre liegt. Jeder bereitet sich sein Lager auf dem Fußboden. Außer Thiel, Schaubel und mir liegen noch zwei andere in dem Raum, und zwar die Ordonnanz von Reimann und die vom Urlaub zurückgekehrte Ordonnanz von Leutnant Rothe. Dieser und Reimann haben einen Raum im ersten Stock belegt. Die anderen Leute der Kompanie sind in Häusern derselben Straße verteilt. Die Bagage und die Schreibstube wurden in einer nahen Schule untergebracht. Am nächsten Vormittag fallen schwere Granaten in die Stadt. Thiel, Schaubel und ich besorgen gerade Einkäufe. Wir befinden uns in einer Kantine in der Nähe des Marktes, als wir das sehr bekannte Heulen hören. Wir denken aber, es wird nicht so schlimm werden und begeben uns auf die Straße. Schon einige Minuten später trifft eine Granate ein nahes Haus. Ziegel fallen und klirren, Mauerwerk stürzt polternd herab. Unter Angstschreien rennen die sich auf der Straße befindlichen Einwohner in die Häuser. Wir bleiben vorläufig in der Nähe der Kantine stehen, denn sie hat einen sicheren Keller. Frauen rennen umher, sie suchen und rufen ihre Kinder. Die Einwohner sind furchtbar aufgeregt und schimpfen auf die Engländer. 5 Minuten später schlägt eine Granate in ein auf der anderen Seite des Marktes gelegenes Haus. Jetzt kommen die Bewohner aus den benachbarten Häusern und rennen nach den Fliegerunterständen, die sich in der Nähe befinden. Eine weitere Granate trifft das Quartier eines Infanteriezuges, wobei es eine Anzahl Tote und Verwundete gibt. Außer einigen Soldaten ist niemand mehr auf der Straße zu sehen. Wir wollen so schnell wie möglich das gefährdete Viertel lassen und gehen in Richtung auf das amerikanische Lebensmitteldepot in der Annahme, dass dorthin nicht geschossen wird, da hier die Lebensmittel der Bevölkerung liegen. Sanitäter begegnen uns und fragen, wo die Granaten eingeschlagen haben. Wir schicken sie nach dem Markt. Als wir nach dem Depot kommen, sehen wir, dass dies sogar 2 Treffer erhalten hat. Eine der Granaten hat einen Teil der Seitenwand umgelegt und die andere hat Inneneinrichtung und Lebensmittel durcheinandergewirbelt. Wir haben keine Lust, uns hier groß aufzuhalten. Wir laufen rasch, um aus dieser Gegend herauszukommen. Schaufensterscheiben sind zertrümmert, die Straße ist mit Scherben besät. Wir sehen noch mehr Unheil, ehe wir in unser Quartier kommen, das zum Glück auf der entgegengesetzten Seite des Ortes liegt. Dahin ist bis jetzt noch nicht geschossen worden. Im Quartier angekommen, erzählen wir beim anschließenden Essen holen den anderen Kameraden unsere Erlebnisse, denen am meisten das Schicksal des Lebensmitteldepots interessiert. Nach dem Essen macht sich ein Teil auf den Weg nach dem Lebensmitteldepot. Auch Thiel geht noch einmal los. Ich bleibe im Quartier, um einen Brief zu schreiben, und Schaubel leistet mir Gesellschaft. Schon nach 1 Stunde kommt Thiel wieder. Er hatte, ohne dass wir es wussten, unsere beiden Kochgeschirre mitgenommen und stellt sie uns jetzt mit Butter gefüllt unter die Nase. Unterm Arm trägt er eine 5-Pfund-Büchse Corned Beef. Dann erzählt er, dass allerhand Schaden im Depot angerichtet worden wäre. Es seien mehrere Soldaten dort gewesen, die mit der gleichen Absicht gekommen waren. So ist er dann in eine der großen Tonnen hineingeklettert und hat die Kochgeschirre gefüllt. Dann hat er die Büchse genommen und ist gegangen. Wie er heraus war, ist dort von Feldgendarmen abgesperrt worden. Nun können wir nicht verhungern. Ich besitze noch einige Fleischbüchsen aus dem Unterstand bei Angre. Der Zwieback ist noch ziemlich ganz vorhanden. Abends braten wir Zwieback in Butter. Als wir uns richtig satt gegessen haben und nachher eine Zigarette rauchen, sind wir wieder einmal zufrieden. Die Ordonnanz des Leutnants Rothe ist diese Nacht nicht ins Quartier gekommen. Der Mann ist gestern zum letzten Mal gesehen worden. Niemand weiß, wohin er ist. Nach Äußerungen, die er Kameraden gegenüber getan hat, nehmen wir an, dass er in Richtung Holland abgereist ist. In der Nähe des bedrohten Viertels steht ein Warenhaus. Hier findet gerade großer Ausverkauf statt, denn die Stadt wird bald von der Bevölkerung geräumt werden müssen. Diesem Warenhaus statten wir am nächsten Vormittag einen Besuch ab. In den Räumen herrscht ein ziemliches Durcheinander. Eine Menge Soldaten sind da, die kaufen und kaufen wollen, viele sind jedoch nur aus Neugierde gekommen. Die Waren werden für ein Spottgeld verschleudert. Es gibt alles Mögliche zu kaufen, wie Schuhe, Kleider, Stoffe, Wäsche, Spitzenkram und Schnürsenkel, was es eben in einem Warenhaus alles gibt. Wer Geld und Zeit hat, nimmt die Gelegenheit wahr. Wir kaufen nur einige Kleinigkeiten. Erstens fehlt uns das Geld und zweitens die Zeit, die Sachen zu verpacken und wegzuschicken. Es ist immerhin etwas umständlich. Dann haben wir auch nicht das geringste Interesse an solchen Dingen. Heute Nacht gehen wir in Stellung. Morgen können wir vielleicht schon tot sein. Was nützt es denn, wenn wir den Plunder gekauft haben? Was wir brauchen, werden wir schon zur rechten Zeit finden. In der folgenden Nacht bezieht das Bataillon Stellung vor dem Dorf Ascheville. Gewehr Thiel wird in zweiter Linie eingesetzt und bekommt einen Keller angewiesen, in dem sich auch Rothe und der Sanitätsunteroffizier einnisten. Diesmal ist die Ablösung ziemlich glatt vor sich gegangen. Wir haben gerade eine Feuerpause des Gegners ausnützen können. Nachdem wir aber eine Stunde lang an Ort und Stelle sind, setzt das Artilleriefeuer auf Stellung, Dorf und Wege umso heftiger ein. Es hält die ganze Nacht an und verstummt erst mit dem anbrechenden Tag. Die erste Linie zieht sich vor dem Dorf entlang. Links verläuft sie dicht an den Häusertrümmern vorbei, rechts läuft sie der Straße Ascheville-Méricourt parallel. Der Zugführer von den Gewehren aus erster Linie kommt zu Rothe und erstattet diese Meldung. Rothe will sich die Gewehrstände der ersten Linie ansehen. Da seine Ordonnanz verschwunden ist und er sich noch keinen Ersatz zugelegt hat, muss ich ihn begleiten. Rothe brennt sich noch eine Zigarre an, dann betreten wir die Straße. Es ist ruhig. Im Schutze der Häusertrümmer gehen wir die voll gerümpel liegende Dorfstraße entlang. Das letzte Haus ist eine Scheune, deren Eingangstor verschwunden und die Rückwand zertrümmert ist. Hier gehen wir hindurch, denn gleich hinter ihr beginnt der Laufgraben, der in die erste Linie führt. Kaum haben wir die Scheune verlassen und wollen die paar Meter freies Feld, die uns noch vom Laufgraben trennen, überqueren, kommen zwei Granaten angeheult. Ein Blitz und ein Krach. Der Luftdruck hat mich zu Boden geworfen. Ich stehe wieder auf und befühle meine Glieder, sie sind noch alle ganz. Der Zugführer ist auch bloß mit dem Schreck davongekommen. Aber Rothe liegt am Boden und jammert. Ihm sind die Knie durchgeschlagen, die Beine verdreht und zerfetzt. Aus dem Laufgraben eilen schon ein paar Mann mit Zeltbahnen herbei. Ich renne zu unserem Keller, um den Sanitäter und Thiel mit seinen anderen Leuten zu holen. Reimann sieht mich laufen. Ich rufe ihm zu, dass Rothe schwer verwundet ist. Er hatte uns drei gesehen und auch die Granaten kommen hören. Nun ist er mit seinen Leuten schon dort, als ich mit Thiel und den anderen ankomme. So ist eine Menge Leute auf einem Haufen beisammen. Der Engländer sieht das Getümmel, so gut er uns drei auch gesehen hatte. Als wir den Schwerverletzten durch die Scheune tragen, trifft eine Granate deren Dach. Ziegel und Steine fallen herab. Beim Ausweichen stürze ich mit einem anderen die ungeschützte Kellertreppe hinab, die wir erst gar nicht gesehen hatten. Wir sind schnell wieder oben und helfen tragen. Schnell geht es durch die Straßen, die der Engländer nun auch unter Feuer nimmt. Nun schleppen wir den stöhnenden Rote, die mit Trümmern besäte Dorfstraße entlang, nach dem Verbandsplatz, der sich in einem Haus am Dorfeingang befindet. Während Rote von dem anwesenden Arzt einen guten Verband angelegt bekommt, hält er noch immer krampfhaft die längst ausgegangene Zigarre zwischen seinen Fingern. Der Arzt tröstet ihn, er meint, es wird schon alles wieder mit der Zeit in Ordnung kommen. Rote gibt sich zufrieden. Er jammert auch nicht mehr. Reimann hat sofort bei der Kompanie telefonisch ein Sanitätsauto bestellt, das auch bald vorfährt. Als Rote im Auto liegt, sagt der Arzt zu Reimann, der Blutverlust ist zu groß, er wird es kaum überleben. Ich muss zu Rote ins Auto steigen und mitfahren. Es ist sein Wunsch. Rasch gleitet der Wagen über die zerschossene Straße. Wenn die Räder in eins der Granatlöcher stauchen, stöhnt der Verwundete laut auf. Rote hat den Kompanieführer abgelegt und spricht zu mir wie ein Vater. Er möchte noch nicht sterben, denn zu Hause wartet eine alte Mutter auf ihren Sohn. Oft muss ich den Todgeweihten aus meiner Feldflasche trinken lassen. Immer wieder fängt Rote an zu erzählen. Wenn er nur bald ins Lazarett kommt, meint er, da könnte doch alles viel besser und genauer gemacht werden. Er muss ziemliche Schmerzen zu leiden haben. Wenn der Wagen nur ein wenig holpert, verzieht er sein Gesicht. Dass es ausgerechnet ihn erwischen musste, kann er nicht begreifen. Er hätte doch niemand etwas zuleide getan. Er schließt die Augen, als wenn er schlafen wollte. Dann möchte er noch einmal trinken. Ich halte ihm meine Feldflasche an den Mund. Als er getrunken hat, spricht er weiter. Er redet ganz leise, ich kann es kaum verstehen. Er meint noch, dass für ihn der Krieg wohl aus sein werde. Seine Beine würden nicht wieder normal werden. Auf dem Lazaretthof in Enalietar stehen der Kompaniefeldwebel und einige Bekannte von Rote. Sanitätspersonal erscheint. Rote wird aus dem Auto gehoben und ins Lazarett getragen. Ich erstatte dem Feldwebel Bericht und gehe dann erst zur Kompanie, um gleich Mittag zu essen. Alle, die mich treffen, fragen mich, denn sie haben schon davon gehört. Und Rote war bei der Kompanie sehr beliebt und angesehen. Ich muss wieder zur Front zu meinem Gewehr. Nachdem ich gegessen habe, mache ich mich auf den Weg, allein mit meinen Gedanken, die noch sehr an dem Erlebnis von heute Morgen hängen, wandere ich die Straße entlang, die von Enalietar nach Rouvroy führt. Sie ist am Tage wenig belebt, weil sie vom Gegner beobachtet werden kann. Vorläufig hat hier der Krieg noch keine Spuren hinterlassen. Die Luft ist mild und es ist Frühling geworden. Felder und Wiesen sind grün und die Kirschbäume am Wege zeigen die ersten Blütenspitzen. Eine Lerche schwingt sich trillend in die blaue Höhe. Ich denke an die Heimat und wandere der Front zu. In Rouvroy muss ich mindestens eine Stunde warten. Das Dorf Acheville und die Straße dorthin liegen unter schwerstem Artilleriefeuer. Auch Rouvroy weist starke Spuren der Beschießung auf. Die Straße ist vollständig mit Trümmern übersät. An einer Straßenkreuzung hängt an einem Pfahl das zersplitterte Schild mit der Aufschrift »Nach Acheville«. Rechts davon befindet sich der ausgetrocknete Dorfteich. Weil ich nicht länger warten kann, gehe ich los. Auf der Straße nach Acheville eile ich vorwärts, spähend und horchend, um im gegebenen Moment in einem Trichter Schutz zu suchen. So erreiche ich sprungweise den Ort. Kaum erkenne ich die Straße wieder, so sind in der kurzen Zeit die Häuser zusammengeschossen und auch jetzt noch fallen Granaten zwischen die Trümmer. Außer den Splittern machen noch herumfliegende Steine und Balken die Straße unsicher. Mitten auf der Dorfstraße kniet ein Kamerad neben einem Verwundeten, der infolge einer Beinverletzung nicht mehr laufen kann. Ich fasse mit zu. Wir tragen den verletzten Kameraden hinter ein Haus, dessen Wand sowie ein dicht daneben stehender starker Baum etwas Schutz bieten. Während dicht um uns Granaten einschlagen, verbinden wir den Verwundeten notdürftig. Kaum sind wir fertig, als eine Granate das Haus trifft, hinter welchem wir uns befinden. Plötzlich ruft der Verwundete: Die Wand kommt, und hebt abwehrend beide Hände, als wenn er sie aufhalten könnte. Wir springen beiseite. Auch der Verwundete springt auf, um aber gleich wieder umzufallen. Im Geiste sehe ich ihn schon von den Trümmern begraben. Aber wie durch ein Wunder findet die Mauer an dem dicht daneben stehenden Baum einen Halt, ohne zusammenzufallen. Schleunigst fassen wir den Verletzten und schleppen ihn unter großen Anstrengungen zum Hauptverbandsplatz. Nach diesem Zwischenfall beeile ich mich, um endlich zu meinem Gewehr zu gelangen. Nach längerem Suchen finde ich das Haus. Als ich in den Keller will, ist der Eingang voller Steingeröll. Ich rufe und niemand hört. Das Haus hat einen Volltreffer bekommen und Thiel ist ausgezogen. Erst bei Reimann, den ich nun aufsuche, erfahre ich, wo ich Thiel zu suchen habe. In Ascheville kann sich niemand mehr aufhalten. Die schweren Granaten durchschlagen die Häuser vom Dach bis in den Keller und schleudern die Mauern hoch. Sie mussten alle geräumt werden. Verschiedene Gruppen Infanterie sind, wie sich dann herausstellte, an diesem Tag in solchen Kellern verschüttet und so lebendig begraben worden. Die Kompanie hat 5 Tage Ruhe. Der Kompanieführer Rothe ist tot. Heute wird er beerdigt. Seine Leiche ist in dem Schulhof aufgebahrt. Die Kompanie nimmt Abschied von ihm und erweist ihm die letzte Ehre. Ein anderer Offizier tritt an seine Stelle und der Krieg geht seinen Gang weiter. Nicht lange sollen wir in dem Quartier in Hénin-Liétard wohnen. Die Stadt wird stark beschossen. Nicht bloß die Zivilbevölkerung muss räumen, sondern auch die Truppen, die darin einquartiert sind. Wir ziehen also um nach Noyelle, einem kleinen Ort mit einer Kohlenzeche. Unsere Gewehrbedienung erhält als Quartier 2 Räume mit richtigen Betten in dem 1. Stockwerk eines Hauses. Die Hausbewohner, eine Frau mit 3 Kindern, wohnen in den Parterre-Räumen. Auch die übrigen Häuser sind von Zivil bewohnt. Die noch anwesenden männlichen Personen werden in der in Betrieb befindlichen Kohlenzeche beschäftigt. In nächster Nähe des Ortes liegt eine riesige Schutthalte, die wir gleich am 1. Abend besteigen. Von ihr aus kann man zur Front sehen. Im neuen Quartier haben wir uns bald häuslich eingerichtet. In dem einen Raum stehen 2 Betten, in dem anderen 2 Tische, Schemel und Bänke. Wir haben also Wohn- und Schlafraum. Schöner können wir es uns nicht wünschen. Das ist ja beinahe Offiziersquartier. Thiel und ich schlafen in dem einen Bett, im anderen Schaubel und Richter. Letzterer ist unserem Gewehr erst vor kurzem zugeteilt worden, wie auch Knob, der als Jüngster sein Lager auf dem Fußboden aufschlagen muss. Am nächsten Tag stellen wir uns einmal der Quartierswirtin vor. Durch die jahrelange Besetzung und durch das aus dieser sich ergebende dauernde Zusammenleben mit deutschen Soldaten sprechen sie und ihre Kinder einigermaßen Deutsch. Die Leute leben ziellos in den Tag hinein. Von ihren Landsleuten sind sie abgeschnitten, wenn auch brieflicher Verkehr über die Schweiz möglich ist. C'est la guerre. So ist der Krieg, sagt sie mit leichtem Achselzucken, wenn man sie nach ihrem Schicksal fragt. Seit den letzten Tagen ist die Front recht unruhig geworden. Nach Fliegermeldungen bereiten die Engländer eine größere Sache vor. Am 1. Mai 1917 gehen wir in Stellung. Gewehr Thiel löst in erster Linie ab. Abends gegen 19 Uhr brechen die 3 Gewehre des Zuges Reimann auf. Auf dem Weg zur Front geht es dieses Mal eigenartigerweise recht lustig zu. Vielleicht ist es auch Galgenhumor einzelner Leute. Richter und verschiedene andere haben Zivilsachen mitgenommen und diese angezogen. Einer hat einen schneidigen Zylinder aufs Haupt gesetzt und trägt den Stahlhelm in der Hand. Andere haben Jacketts angezogen, sodass sie halb Soldaten, halb Zivilisten sind. Dabei werden allerlei Witze gerissen. Richter und Knob haben in Hénin-Liétard Hemden gekauft. Als sie vor dem Abmarsch noch ein frisches anziehen wollen, müssen sie die Feststellung machen, dass man ihnen spitzenbesetzte Frauenhemden aufgehängt hat und dass nur ganz wenig Männerhemden dabei gewesen waren. Weil warme Witterung herrscht, haben die beiden einfach solche Frauenhemden angezogen. Bei Einbruch der Dunkelheit erreichen die 3 Gewehrbedienungen das Dorf Rouvroy. Der Abend ist schön und klar. Die ausgefallene Stimmung legt sich, denn nun wird es ernster. Wenn man gewusst hätte, was uns alles bevorstand und dass dieses Mal mehrere nicht zurückkehren würden, wären die Leute bestimmt nicht so lustig in Stellung gezogen. Die Straße nach Ascheville ist ziemlich belebt, denn die Infanterie löst ebenfalls ab. In größeren Abständen bewegen sich die in aufgelöster Marschordnung laufenden Gruppen der Stellung zu. Hinter uns beginnen einige Batterien zu schießen. Unser Gewehr wird im ersten Graben am linken Flügel des Regimentsabschnittes eingesetzt. Bei dem trockenen Wetter sind wir rasch in Stellung gekommen. Mit einer Gruppe Infanterie teilen wir uns einen Unterstand. Der Graben des Engländers ist ungefähr 200 Meter von hier entfernt. Die Nacht vergeht wie gewöhnlich. Der erste Tag nimmt seinen Anfang. Ascheville ist inzwischen dem Erdboden gleichgemacht worden. Kein einziges Haus ist erhalten geblieben. An der Stelle, wo wir liegen, hatte früher die Kirche gestanden. Von ihr ist fast nichts mehr zu sehen. Zwischen den zerschundenen Bäumen des ehemaligen Friedhofes steht nur noch ein hohes Kruzifix. Warm scheint die Sonne in unseren Graben. Wenn auch sonst überall die Erde ihr Frühlingskleid übergezogen hat, hier an der Front bleibt sie tot und grau. Die Granaten dulden kein neues Leben. Rechts von Ascheville liegt ein Wäldchen, oder vielmehr die spärlichen Überreste eines Wäldchens. Aus dem grün gewordenen Buschwerk ragen schwarz und tot die entkronten und zersplitterten Baumstämme. Ihre Wurzeln aber treiben junge Blätter. An unseren Graben grenzen verwilderte Gärten. Ein von Granaten zerschundener Kirschbaum versucht zu blühen. Aber nur spärlich sitzen die Blüten am sterbenden Geäst. Auch zeigen sich schon grüne Grasfleckchen. Aber wie lange? Nichts kann sich entfalten. Alles wird bald wieder verschwunden sein. Der Kirschbaum mit seinen wenigen Blüten, das Buschwerk an den toten Baumstämmen und das junge Grün, das hier und da aus der Erde sprießt. Ungefähr 10 Meter links von unserem Unterstand führt ein Laufgraben weiter nach vorn in eine Sappe. Diese zieht sich nach etwa 70 Metern in das Vorfeld hinein. Der Sappenkopf ist durch herumgelegtes Drahthindernis geschützt. Am Tag steht in ihm ein Infanterie-Doppelposten, nachts ist er stärker besetzt. Auch ein Maschinengewehrstand befindet sich hier vorn. Im Falle eines Angriffes auf die Abschnitte links oder rechts von uns müssen wir, wenn es sich notwendig macht, unser Gewehr dorthin bringen. Auch die zweite Nacht verläuft wie gewöhnlich. Da und dort Schrapnellfeuer. Auf unsere Artilleriestellung wird die ganze Nacht geschossen, auf die Straßen und Sammelplätze hinter der Front ebenfalls. Gegen Morgen herrscht vollkommene Ruhe. Wenigstens des Gegners Artillerie schweigt in unserem Abschnitt. Unser Postenstand befindet sich rechts vom Unterstand. In dem einen Stollen des Unterstandes liegen wir, im Verbindungsgang und im anderen Stollen die Gruppe Infanteristen. Thiel und ich sind wach. Wir haben von 3 Uhr bis 5 Uhr Posten gestanden. Eben hat Knob abgelöst, der, weil es nun hell wird, allein steht. Unweit von ihm steht noch ein Infanterieposten. Das Gewehr haben wir vom Stand heruntergenommen und, wie üblich, in den Unterstand gebracht. Thiel hat zu Knob noch kein rechtes Vertrauen, weil er noch zu neu ist. Thiel steht auf, er hat keine Ruhe mehr zum Schlafen. Schaubel und Richter werden auch wach. Und die Infanteristen klappern bereits mit dem Essgerät und Schmalzbüchsen. Wir essen ebenfalls ein wenig. Draußen herrscht immer noch die beunruhigende Stille, die uns im Unterstand ein wenig bedrückt. Thiel erhebt sich von seinem Platz, er will hinaufgehen. Ich fühle das gleiche Bedürfnis, den dumpfen Unterstand zu verlassen und hinauszugehen in den Maimorgen, zumal bei dieser Ruhe. Wir steigen die Stufen hinauf, Thiel voran. Auf den Stufen stehen Patronenkästen und oben am Ausgang befindet sich der Sack mit den Reserveteilen zu unserem Gewehr, aus dem der Reservelauf herausragt. In dem Moment, als Thiel die oberste Stufe erreicht, taucht ein Schatten im Eingang auf. Wie aus der Erde gezaubert steht plötzlich ein baumlanger Engländer vor Thiel. Dieses ungeahnte Zusammentreffen lässt den Engländer wie auch uns beide stutzen. Aber schon in der nächsten Sekunde besinnt sich Thiel. Er schnappt den aus den Reserveteilen herausragenden Gewehrlauf und lässt ihn auf den zurückschreckenden und eine Pistole erhebenden Engländer niedersausen. Während dieses Vorgangs kann ich meine Pistole schussfertig machen und in den Unterstand brüllen: »Raus! Der Tommy ist da!« Dann bin ich im Graben. Zwei Engländer verschwinden hinter der Schulterwehr und werfen dabei Handgranaten über diese hinweg. Drei davon krepieren auf Deckung und eine im Graben, ohne Schaden anzurichten. Inzwischen sind alle aus dem Unterstand heraus. Die beiden Engländer laufen die Sappe entlang, verfolgt von mehreren Leuten. Der ganze Vorgang war das Werk weniger Sekunden. Durch das Krachen der Handgranaten war der Posten links des Sappeneingangs aufmerksam geworden und herbeigeeilt. Es gelang ihm, einen der davoneilenden Engländer zu verwunden, während der andere vom Sappenkopf aus in den Trichtern des Vorfeldes verschwindet. Der Doppelposten in der Sappe ist weg. Er wird gefangen genommen worden sein. Der von Thiel erschlagene Engländer ist Offizier und der Führer dieses Handstreiches. Der Lauf-Vierkant war ihm durch den Stahlhelm ins Gehirn gedrungen. Auch der verwundete Engländer ist inzwischen herbeigebracht worden. Er ist im Anblick seines toten Führers eingeschüchtert und erzählt, dass sie feststellen sollten, von wem und wie stark der Graben besetzt sei. Er verrät auch, dass in den nächsten Tagen jedenfalls ein Angriff erfolgen wird. Die Patrouille war 6 Mann stark. 3 haben den Doppelposten aus der Sappe weggebracht. Der Offizier wollte, während die anderen beiden aufpassen sollten, unseren Unterstand ausheben. Es sollte aber anders kommen. Unser Knob hat natürlich, obwohl er unweit davon Posten stand, von der ganzen Geschichte nichts gemerkt. Allerdings muss auch zugegeben werden, dass die Engländer raffiniert zu Werke gegangen sind. Sonst hätte sie der Posten, der ein Stück links des Sappeneinganges steht, auch merken müssen. Noch ruht das englische Artilleriefeuer, aber wir sind im Bilde, was nun kommen wird. Heute bringt Thiel die Meldung zu dem weiter rechts liegenden Reimann. Schaubel löst Knob ab. Es ist inzwischen 7 Uhr geworden. Ich leiste Schaubel Gesellschaft. Der tote Engländer liegt noch hier. Der Verwundete ist vom Kompanieführer des Abschnittes, der inzwischen hier war, mitgenommen worden. Während Schaubel und ich auf dem Gewehrstand stehen und das Trichterfeld mit dem Grabenspiegel absuchen, kommt Richter angerannt und berichtet, dass sich Knob in die Hand geschossen hat. Ich gehe mit in den Unterstand. Knob wollte angeblich das Gewehr reinigen, ohne jede Erlaubnis. Dabei hätte sich ein Schuss gelöst. Die Kugel ist ihm mitten durch die Hand gegangen. Er wird von einem Sanitäter verbunden. Vorläufig muss er aber hier bleiben, bis Thiel zurück ist. Es ist überhaupt verboten, im ersten Graben ohne besonderen Anlass das Gewehr zu reinigen, weil es dabei auseinandergenommen werden muss. Nach einer halben Stunde erscheint Thiel mit Reimann, der sich den toten Engländer ansehen will. Knob wird nun gleich von Reimann ins Verhör genommen. Er gibt zu, die Patrone vorher ins Gewehr geladen zu haben, um sich absichtlich zu verwunden. Das Ereignis von heute Morgen und der nun bevorstehende englische Angriff haben ihm so viel Angst eingejagt, dass er zur Selbstverstümmelung griff. Damit hat er ja auch seinen Zweck erreicht. Er geht ab ins Lazarett. Der Tag will nur langsam vergehen. Nervosität macht sich überall bemerkbar. Zum Schlafen ist man zu aufgeregt. Nebenbei werden schon Vorbereitungen getroffen, um den kommenden Dingen entgegenzutreten. Jeder verbringt seine Zeit, wie er es für das Beste hält, wenn er nicht auf dem Postenstand stehen muss. Der eine schläft, der andere liest. Ich stehe Posten und Richter sitzt im Graben und geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er klopft an einem Blindgänger den Führungsring entzwei. Obwohl er im Quartier schon eine Unmenge solchen Kram besitzt, sammelt er immer noch mehr. Ich schaue ihm mit leisem Unbehagen zu. Bei diesen Experimenten hat schon mancher seinen Tod gefunden. Richter lässt sich aber nicht belehren. Ein englisches Flugzeug fliegt in geringer Höhe über uns hinweg und nähert sich unserer Artilleriestellung. Plötzlich wird es von einem deutschen Flugzeug angegriffen. Der Engländer verteidigt sich. Abwechselnd tacken die Maschinengewehre der beiden Flugzeuge, bis die englische Maschine im Gleitflug heruntergeht und schließlich hinter unserer Front landen muss. Am Nachmittag liegt stärkeres Feuer auf unserem ersten Graben und davor. Dabei wird unser Drahthindernis arg mitgenommen und der Graben an mehreren Stellen stark beschädigt. Bei Eintritt der Dunkelheit liegt starkes, feindliches Störungsfeuer auf den Zugangswegen. Ich habe heute das Essen zu holen. Nach längerem Warten am Bataillonsstand erfahren wir, dass die Küche wegen starker Beschießung nicht herankommen kann. Wir gehen aber trotzdem nach Rouvroy, um dort ihre Ankunft abzuwarten. An einer Hauswand finden wir eine geschützte Stelle, hinter die wir uns hinsetzen. Im nahen Schlossgarten blüht der Flieder. Das Schloss ist von Granaten beschädigt, sonst weist die nächste Umgebung wenig Trichter auf. Der Duft des Flieders ruft Erinnerungen aus vergangenen Zeiten wach. Sehnsucht kommt dabei über mich. Die Sehnsucht nach Heimat, Ruhe und Frieden. So vergeht ziemlich eine Stunde. Wir kommen auf den Gedanken, der Küche ein Stück entgegenzugehen. Sie kann nur auf der einen Straße heranfahren. Wir treffen sie, nachdem wir ein gutes Stück über Rouvroy hinausgegangen sind. Als wir endlich zurückkehren, liegt schon schweres Feuer auf Ascheville und der ganzen Stellung. Sehr spät erreiche ich dann unseren Unterstand, wo längst die hungrigen Kameraden warten. Nachts 2 Uhr beginnt das erwartete englische Feuer. Dessen Kern liegt aber auf den Abschnitten links von uns. Unser linker Flügel, den wir ja besetzt halten, wird dabei arg in Mitleidenschaft gezogen. Kurz vorher war Reimann wegen wichtiger Instruktionen zu uns gekommen. Jetzt kann er nicht mehr weg. Das Feuer wird die ganze Nacht andauern. Um 2 Uhr muss ich Schaubel ablösen. Reimann wünscht mir Hals- und Beinbruch, als ich die Stufen hinansteige. Schaubel verschwindet schleunigst im Unterstand und ich bin allein. 5 Meter rechts von mir steht ein Infanterieposten. Im Osten steigt bereits die Dämmerung herauf. Mit rasender Wucht reißen Granaten die Deckung herunter und verschütten den Graben. Andere schlagen in die hinter uns liegenden Häusertrümmer, so dass Gesteine und Holzstücke umherfliegen. Grabsteine des ehemaligen Friedhofes werden aus ihren Fundamenten gerissen und meterweit fortgeschleudert. Baumstämme prasseln und stürzen. Verwundete rufen nach dem Sanitäter, die hinzueilen, um ihnen zu helfen. Nach einer Stunde langem Ausharren im Postenstand löst mich Richter ab. Ich bin froh, wieder im schützenden Unterstand verschwinden zu können. Wir sind alle wach, auch die Infanteristen. Sie sitzen umher mit dem Gewehr in der Hand. Große Spaten werden bereitgelegt, 2-mal geraten wir in Aufregung. Kurz hintereinander sitzen Volltreffer vor den Eingängen, die beide stark beschädigt werden. Eine Unmenge Erde rollt in unseren Stollen. Wir sind alle aufgesprungen und greifen eine Weile im Dunkeln herum, bis einer die erloschene Kerze anzündet. Dann wird die Treppe freigeschaufelt. Der Eingang scheint vorläufig noch stand zu halten. Reimann hat sich entschlossen, nun hier zu bleiben, um den Angriff abzuwarten. Unser Gewehrstand erhält ebenfalls einen Treffer. Richter, der draußen steht, konnte sich in knapper Not in Sicherheit bringen, als er die Granaten kommen hörte. Es wird hell. Das Feuer nimmt zu und die Einschläge fallen rasch. Ein aus der Sappe kommender Infanterist erzählt, dass dort kein Feuer hinkommt. Die Granaten und Schrapnells gehen glatt darüber hinweg. Da fasst Reimann den Entschluss, unser Gewehr in die Sappe zu bringen. Wir verteilen die Lasten, dann geht es hinaus. Nicht alle auf einmal, sondern einer nach dem anderen flitzt durch den Graben um die Ecke in die Sappe hinein. Zum Glück kommen alle gut an. Von den Infanteristen haben sich 4 Mann angeschlossen. Wir graben uns sofort ein, damit wir Rückendeckung gegen die große Splitterwirkung der im Graben einschlagenden Brisanzgranaten haben. Punkt 6 Uhr verlegt der Engländer sein Artilleriefeuer auf unsere Artilleriestellungen und der Angriff beginnt. Der linke Flügel der Angreifer stößt direkt auf uns. Er wird durch einen Tank in seiner Flanke gedeckt, der in Richtung auf unsere Sappe vorwärts walzt. Sofort steigen die roten Leuchtkugeln und unser Sperrfeuer bietet dem Angreifer den ersten Widerstand. Rechts von uns liegende Maschinengewehre flankieren. Aber immer näher kommen der Tank und die Engländer. Wir haben schon beinahe alle Stahlkernmunition verschossen, die wir speziell für Flieger und Tanks verwenden. Da nimmt Artillerie den Tank auf. Wir sehen in seiner unmittelbaren Nähe die Erdsäulen aufsteigen. Es dauert nur einige Minuten, dann bleibt er stehen. Diesen gefährlichen Gegner wären wir los. Jetzt haben wir freie Hand und können uns den schon ziemlich nahe herangekommenen Angreifern widmen. Durch das starke Flankenfeuer sind wir weiter nach links abgedrückt worden. Es kommen aber wieder neue Gruppen auf unser Gewehr zu. Reimann leitet persönlich das Feuer, während Thiel schießt und ich Patronen zuführe. Weil der Gegner sich unseren Linien genähert hat, können die Gewehre rechts von uns nicht mehr schießen, da sie keine Übersicht mehr haben. Jetzt müssen wir es allein schaffen. Der aufbrodelnde Wasserdampf stört uns schon die Sicht. Infanteristen schleppen Munition heran. Während des Schießens füllt Schaubel auf dem Bauche liegend frisches Wasser in den Mantel. Wir scheinen dem Gegner ganz besonders im Wege zu sein, denn eine größere Abteilung sucht durch abwechselndes Vorwärtsspringen der einzelnen Leute in unsere Nähe zu kommen. Durch die Aufmerksamkeit der Infanteristen, die diese aufs Korn nehmen, gelingt dies dem Gegner wenigstens vorläufig nicht. Es ist ein Glück, dass das Drahthindernis noch ziemlich ganz ist. Ab und zu müssen wir das Gewehr nach der linken Flanke drehen, weil hier der Gegner weiter vorwärts kommt. Sie versuchen jetzt auch von der Seite aus uns beizukommen. Reimann lässt von den Infanteristen die kleinere Front verteidigen, während wir mit dem Gewehr die breitere Flanke freihalten. Inzwischen ist von unserem Abschnitt ein ganzer Zug in die Sappe hineingeschoben worden. Dadurch kommt der Gegner in diesem Winkel nicht mehr vorwärts und er konzentriert sich auf den Sappenkopf. Trotzdem er hier eine Menge Verluste erlitten hat, stürmt er immer wieder heran. Schon sind einige am Drahthindernis. Im nächsten Moment fallen sie getroffen in dieses hinein. Andere versuchen Handgranaten werfend über die Hindernisse zu klettern. Immer wieder sinken sie zurück. Die Zahl der vor uns liegenden Toten und Verwundeten wächst. Jetzt krachen weiter links im angrenzenden Abschnitt die Handgranaten. Dort liegt der Gegner im Nahkampf mit den Verteidigern. Wir haben weitere Verstärkung erhalten. Am Eingang der Sappe schießt noch ein Maschinengewehr. Wir laden einen neuen Gurt. Da klatscht eine kleine Eierhandgranate links neben unser Gewehr. Ich drücke unwillkürlich meinen Kopf dicht an das Gewehr herab und schon kracht es. Thiels Kopf sinkt auf den Erdboden, seine Hände lösen sich von der Handhabe. Leblos rutscht sein Körper zurück. Mechanisch und erschrocken fasse ich sofort die beiden Griffe der Handhabe und schieße. Schaubel liegt schon neben mir und führt zu. Reimann hat den Werfer der unglücklichen Handgranate entdeckt, als diese gerade zum zweiten Wurf ausholt. Er erledigt ihn mit zwei Pistolenschüssen. Der Engländer war zwischen Leichen durchs Drahthindernis gekrochen. Währenddessen hat sich ein Sanitäter Thiel angenommen. Er kann aber nur dessen Tod feststellen. Splitter sind ihm durchs Auge in den Kopf gedrungen. Mich fasst eine ungeheure Wut. Rücksichtslos schieße ich auf alles, was sich vor uns und im Drahthindernis bewegt. Die Schreie der Verwundeten verstummen. Ratternd frisst das Gewehr die letzten Patronen des Gurtes, den Thiel vor wenigen Minuten noch geladen hatte. Schnell lade ich den neuen Gurt. Reimann ist wütend, wie wir alle. Das sind solche Momente, in denen der Mensch zur Bestie werden kann. Noch einmal fällt eine Handgranate in den Sappenkopf, wodurch zwei Infanteristen verwundet werden. Dann wird ein Befehl durchgesagt, wonach unser Gewehr und die Infanteristen den vorderen Teil der Sappe räumen sollen, um im Graben Flankenschutz aufzunehmen. Wir schnappen unser Gewehr und was dazugehört und ziehen uns zurück. Zwei Infanteristen tragen Thiels Leiche in den Graben. Unterwegs müssen wir unser Gewehr noch einmal in Stellung bringen und einen Gurt durchjagen, um den aus Trichtern sich erhebenden Gegner fernzuhalten, bis die Infanteristen alles weggebracht haben. Nur etwa 20 Meter vom Graben entfernt bringen wir das Gewehr von neuem in Stellung, denn der Gegner ist im benachbarten Abschnitt eingedrungen. Noch eine Stunde lang knattern die Gewehre, wenn auch nicht dauernd, so doch zeitweise. Im Trichterfeld liegende englische Gruppen suchen, in den von ihnen besetzten Graben teilzugelangen und Maschinengewehre hineinzubringen. Durch das Flankenfeuer hat der Gegner große Verluste erlitten. Verwundete hocken in den Trichtern und schreien um Hilfe. Unweit ruft ein Engländer dauernd nach seiner Mother. Hier und da richten sich welche auf und winken mit dem Taschentuch. Eine andere Kompanie drängt sich durch den zertrümmerten Graben. Sie soll die Abriegelung zwischen unserem ersten und dem zweiten Graben durchführen. Wahrscheinlich steht es im Nachbarabschnitt brenzlig. Dann kommt ein Melder von unserem Kompanieführer. Er sucht Reimann, den man schon für verloren hielt. Niemand wusste, dass er mit in der Sappe war. Reimann schreibt neben dem Gewehr liegend einige Zeilen, die er der Ordonnanz mitgibt. Die Flankenabriegelung ist durchgeführt, das Artilleriefeuer flaut ab. Im Nebenabschnitt haben die Engländer den ersten Graben fast ganz besetzt. Sie sind auch in den Ort Fresnes eingedrungen. Wie sich jetzt herausstellt, erfolgte der Angriff auf einer 30 Kilometer breiten Front. Nur an der einen Stelle hat der Gegner Erfolg gehabt. Noch liegen wir am Gewehr, das von dem vielen Schießen vom Pulver dampfgeschwärzt ist. Noch ist der Mantel heiß, aus dem Wasserschlauch kräuselt weißer Wasserdampf. Immer noch jammern Verwundete, immer noch schreit der eine nach seiner Mutter. Unsere Sanitäter haben genug mit den eigenen Leuten zu tun, die hier an der Regimentsgrenze in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wieder einmal müssen wir schießen. Aus den Trichtern kommen feindliche Trupps, die schleunigst den von ihren Kameraden genommenen Grabenteil zu erreichen versuchen. Es sind jedenfalls Verstärkungen, die der Gegner heranschickt. Da die am Gewehr befindlichen Patronen wiederum zu Neige gehen, schickt Reimann den dabeistehenden Richter in den Unterstand, um zwei Kästen heranzuholen. Als dieser mit den beiden Kästen über ein zusammengeschossenes Grabenstück klettert, erhält er einen Kopfschuss und ist sofort tot. Im Vogelände liegende Gegner machen nun auch unseren Graben unsicher. Jetzt müssen wir uns in Acht nehmen. Nun übernimmt Reimann selbst das Gewehr, denn wir sind ja nur noch zwei Mann, Schaubel und ich. Wir schaufeln uns bessere Deckung, füllen noch einmal Wasser in den Mantel und warten ab. Mehrere Offiziere kommen heran, Reimann erklärt ihnen Verschiedenes, während der Kompanieführer der Gruppe herbeigeholt wird. Ein Maschinengewehr vom Nachbarregiment oder von einem Scharfschützentrupp ist nach vorn gezogen worden, es wird an unserer Stelle eingesetzt. Wir dürfen wieder auf unseren alten Stand zurückkehren. Reimann schreibt eine Meldung und schickt mich damit zum Bataillonsgefechtsstand zu unserem Kompanieführer. Durch zertrümmerte Gräben renne ich der zweiten Linie zu. Im Bataillonsgefechtsstand herrscht fieberhafte Tätigkeit. Melder und Ordonnanzen kommen und gehen. Unser Kompanieführer ist nicht anwesend, als ich dort ankomme. Ich muss warten. Am liebsten möchte ich jetzt schlafen. Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugetan. Dazu kommt die ganze Aufregung des Tages. Und dann Thiels Tod. Ich muss immer an ihn denken. Schier unglaublich kommt es mir vor, als wenn ich es nur geträumt hätte. Aber es ist bittere Wirklichkeit. Bis jetzt hatte ich noch nicht Zeit, darüber nachzudenken. Draußen setzt neues Trommelfeuer ein. Mir graut vor dem Weg nach vorn. Der Engländer will weiter, will seinen Teilerfolg ausbauen. Im Nachbarabschnitt ist die zweite Linie schon gefährdet, weil das dort liegende Regiment keinen Ersatz entgegenstellen kann. Kommt aber der Engländer dort weiter vorwärts, ist auch unsere ganze Stellung in Gefahr. Durch das Trommelfeuer, das jetzt auf unserem Regimentsabschnitt liegt, sind die Telefonleitungen nach dem Regimentsgefechtsstand in Rouvroy zerstört. Ein im Bataillonsstand liegender Meldehund geht dahin ab. In gewaltigen Sätzen rast das Tier über das zertrommelte Feld, über Trichter und Gräben, vorsichtig die gefährliche Straße meidend. Innerhalb einer Minute ist er nicht mehr zu sehen. Unser Kompanieführer tritt in den Unterstand. Ich überreiche ihm Reimanns Meldung, worin dieser um eine andere Gewehrbedienung oder um Auffüllung der alten bittet. Der Leutnant schüttelt den Kopf. Er kann uns nicht helfen. Die Reservegewehre sind alle schon eingesetzt. Auch hat er keine Leute übrig. Sein Bursche und seine Ordonnanz sind verwundet. Das letzte Gewehr, das ihm noch zur Verfügung stand, wird zum Gegenstoß gebraucht, den unser drittes Bataillon noch heute Nachmittag im Abschnitt des Nachbarregimentes durchführen muss. Da er niemand hat, der diesem Gewehrführer den Befehl überbringt, soll ich gehen. Das betreffende Gewehr liegt in einem Keller in Rouvroy. Jetzt ist es 10.30 Uhr. Obwohl es unmöglich erscheint, bei dem wahnsinnigen Artilleriefeuer nach Rouvroy zu gelangen, steige ich langsam aus dem Graben, um diesen Befehl sofort auszuführen und mich auf diesen langen, schweren Weg zu machen. Wenn ich ganz großes Glück habe und mir alle Götter beistehen, komme ich schließlich wieder zurück. Im Graben steht der Bataillonsadjutant. Er sieht mir zu, wie ich aus dem Graben steige und fragt mich, wo ich hin will. Als ich ihm sage, dass ich nach Rouvroy muss, meint er, dass dies doch Unsinn sei. Bis 15 Uhr sei doch noch viel Zeit und ich soll doch noch vorläufig warten. Vielleicht lässt das Feuer nach. Ich sage dies meinem Kompanieführer, der einverstanden ist. Eine Gewehrbedienung kommt an. Der Gewehrführer sucht den Kompanieführer. Ihr Unterstand hat einen Volltreffer erhalten und sei vollkommen verschüttet. Sie mussten sich samt dem Gewehr herausbuddeln. Es war nämlich nur ein alter Geschützstand, der nur wenig Deckung hatte, sonst hätten sie nicht so einfach herauskrabbeln können. Nun fährt der Leutnant den Gewehrführer an, weil er seinen Posten verlassen hat, der augenblicklich von großer Bedeutung sei. Sie sollen machen, dass sie wieder hinkommen und sich dort eingraben, so gut es geht. Andere Gewehrbedienungen hätten auch keinen Unterstand. In der Tat hatte das Gewehr auch einen sehr wichtigen Punkt besetzt. Es hatte die Flankendeckung zwischen unserer ersten und zweiten Linie am linken Flügel nahe der Einbruchsstelle. Die Leute gehen wieder nach ihrem alten Platz. Unser Leutnant fragt nach Thiel und wie überhaupt die Geschichte heute Morgen verlaufen sei. Er nimmt mich mit in den Unterstand, wo ich ihm erzählen muss. Erst kurz vor 13 Uhr lässt das Feuer etwas nach und ich nehme die Gelegenheit wahr, meinen Auftrag auszuführen. In der Nähe der Straße schlagen immer noch Granaten ein, ich benutze deshalb den Laufgraben. Wenn er auch sehr gelitten hat, gibt er immer noch Schutz gegen Splitter. Durch und durch schwitzend komme ich in Rouvroy an, denn die Sonne brennt ziemlich heiß und ich musste rennen. Die in Frage kommende Gewehrbedienung liegt im Keller des zweiten Hauses. Ich verständige mich mit dem Gewehrführer gleich durchs Kellerloch. Da stellt es sich heraus, dass die Bedienung schon einen Befehl vom Regiment aus bekommen hat. Ich laufe sofort wieder zurück. Unterwegs bekomme ich englisches Maschinengewehrfeuer. Sie haben sich da irgendwo eingenistet, wo sie die Straße bestreichen können. Im Bataillonsgefechtsstand angekommen, melde ich unserem Leutnant, dass ich den Befehl ausgeführt habe. Ich sage ihm auch, dass die Straße von einem feindlichen Maschinengewehr bestrichen wird. Dann erst darf ich mich zu meinem Gewehr begeben, mit dem Bescheid, dass wir abgelöst werden, wenn eine andere Bedienung zur Verfügung steht. Das heißt auf Deutsch, wir bleiben. Als ich endlich wieder bei meinem Gewehr ankomme, fragt mich Reimann, wo ich so lange Zeit gewesen wäre. Als ich ihm alles erzähle, sagt er nichts mehr. Von dem Angriff sind sie schon unterrichtet. Seit 13 Uhr trommelt unsere Artillerie auf den von den Engländern eroberten Grabenteil. Im Laufe des Nachmittags wird dem Gegner der Erfolg des Vormittags ohne großen Widerstand abgenommen. Aber erst gegen Abend tritt Ruhe auf der ganzen Front ein, die von uns sehr wohltuend empfunden wird. Wir sind der Ruhe bedürftig und der Gegner braucht sie auch. Im Vorfeld und in der Nähe des Laufgrabens, der in den Sappenkopf führt, jammern und rufen noch immer Verwundete des Feindes. Unsere Sanitäter versuchen, die Unglücklichen hereinzuholen, werden dabei aber vom Gegner beschossen, trotz der mitgeführten Rote Kreuzfahne. Ja, er schießt sogar auf seine eigenen Verwundeten, sobald sie versuchen, sich dem deutschen Graben zu nähern. Die Sonne verschwindet im Westen, langsam geht der Tag zum Abend über. Und es war ein schwarzer Tag für unsere Gewehrbedienung. Thiels Tod lastet auf mir wie ein Alpdruck. Jetzt, wo es ruhiger wird und wir beide so allein in unserem Stollen sitzen, überkommt uns der ganze Jammer dieses Tages. In einer Nische vor dem Eingang liegen die Leichen von Thiel und Richter. Ich muss noch einmal hinaufgehen und den toten Freund ansehen. Sein Gesicht ist blutig und die Augen, die heute Morgen noch so zuversichtlich dreinschauten, sind gebrochen. Ich hatte einen Kameraden. Und es war mein liebster Kamerad. Mit ihm habe ich Freude und Leid lange Zeit geteilt. Er war immer hilfreich und kameradschaftlich. Mit seinem Humor half er uns oft über schwere Stunden hinweg. Über ihn hat nun das Schicksal verfügt. Das Schicksal, das hier an der Front fremde Menschen zusammenführt und in engstem Erleben zusammenschweißt, um sie dann wieder unerbittlich auseinanderzureißen. Auch Reimann ist traurig, denn Thiel war der erfahrenste und zuverlässigste Gewehrführer seines Zuges. Schaubel sagt überhaupt nichts mehr. Er sitzt in seiner Ecke und brütet stumm vor sich hin. Er hatte Thiel auch schätzen gelernt, wenn auch manchmal ihre Anschauungen auseinandergingen. In einem Päckchen liegen die Wertsachen der beiden Toten. Reimann hat sie mir gegeben, dass ich sie mit zurückschicke, wenn die Leute heute Abend mit der Verpflegung kommen. Während Thiel noch Lebensmittel in seinem Brotbeutel hatte, ist bei Richter nur der am Tag vorher abgeklopfte Führungsring zu finden, sonst weiter nichts. Als es dunkel geworden ist, treffen die Leute mit der Verpflegung ein. Heute wird sie uns in den Graben gebracht. Auch zwei Mann kommen mit, die unserem Gewehr zugeteilt sind. Dabei auch Werner. Von dem Vorgefallenen sind sie schon unterrichtet. Die drei anderen sollen unsere beiden Toten nach Rouvroy bringen. Es sind heute mehrere von der Kompanie gefallen. Man spricht von 6 Mann, 2 von unserem Gewehr, 2 beim Gegenstoß heute Nachmittag und 2 von anderen Gewehren, die in dem in Mitleidenschaft gezogenen Teil der Stellungen liegen. Dazu viele Verwundete. Jedenfalls über genug für diesen einen Tag. Die drei machen sich fertig zum Gehen. Wir haben Thiel auf eine Zeltbahn gelegt. Sie wollen ihn zuerst wegtragen. Noch einmal nehmen wir Abschied von Thiel, dem guten, aufrichtigen Menschen. Ich gehe dann wieder in den Unterstand. Das Essen will nicht schmecken. Ein Trost für uns ist, dass Werner wieder unter uns weilt. Vorläufig trete ich an Thiels Stelle. Wir brauchen nur einen Mann auf Wache zu stellen. Während wir Werner von den Vorgängen des letzten Tages erzählen, krepieren draußen wieder Granaten. Wir werden nun nicht abgelöst. Ob morgen früh der Engländer seinen Angriff wiederholt? Vorläufig soll uns das egal sein. Schaubel und ich legen uns schlafen. Werner wacht im Unterstand. Der englische Angriff ist abgeblasen worden, denn sie sind, obwohl sie noch starkes Artilleriefeuer auf die Stellung legten, nicht wiedergekommen. Nachts gibt es massenhaft Arbeit. Der zerstörte Graben wird in Ordnung gebracht und wir haben an unserem zertrümmerten Gewehrstand zu bauen. Arbeitskolonnen ziehen neues Drahthindernis. Der Gegner sucht die nächtliche Beschäftigung durch Maschinengewehrfeuer zu stören. Die Ablösung am 5. Tage geht ziemlich glatt vonstatten. Wir werden hinter Rouvroy sogar von unseren Fahrzeugen abgeholt, so dass wir nicht einmal zu laufen brauchen. Unterwegs erfahren wir schon, wer morgen das Eiserne Kreuz erhält. Ich bin auch dabei. Auf dem Friedhof bei Noyelle sind neben vielen frischen Gräbern 6 neue ausgehoben. 6 Särge, aus ungehobelten Brettern grob zusammengefügt, auf die der Name des darin Liegenden mit Kreide geschrieben ist, werden langsam hineingelassen. So schwer wie dieses ist mir noch kein Begräbnis gefallen. Nachdem der Pfarrer gesprochen hat, spielt die Musik das Lied vom guten Kameraden. Und als ich dann 3 Hände voll Erde auf Thiels Sarg fallen lasse, muss ich die Zähne hart aneinander beißen. Geräuschlos ist die Kompanie zusammengetreten. Dann ein Kommando. Achtung! Die Leute stehen still, die Augen auf die 6 Gräber gerichtet. Die Musik spielt den letzten Vers des Liedes, während der Kompanieführer salutierend die Hand an den Stahlhelm legt. Die Kompanie erweist ihren gefallenen Kameraden die letzte Ehre, den letzten Gruß. Soldatentod. Nach 5 Ruhetagen geht es abermals in Stellung. Schaubel und ich sind einer Gewehrbedienung zugeteilt worden, von der 2 Mann verschwunden sind. Diese haben die Kompanie verlassen, um sich nach Holland durchzuschlagen. Ein dritter folgte den beiden einige Tage später. Gewöhnlich kommen sie aber nicht weit, den wenigsten gelingt ihr Vorhaben. Als Gewehrführer haben wir einen älteren Unteroffizier erhalten. Wenn wir auch sonst nichts gegen diesen Mann auszusetzen haben, er kann uns Thiel nicht ersetzen. Mein einziger Freund am Gewehr ist nun Schaubel, und der ist seit Thiels Tod wieder einsilbig und wortkarg. Werner hat wieder seine Pferde bekommen. Wir werden als Reservegewehr im Bataillonsunterstand eingesetzt. Das ist gewöhnlich ein ruhiger Posten. Man braucht nicht Wache zu stehen, außerdem ist es auch nicht so gefährlich wie im Graben. So dachten wir. Aber wir sollten uns gewaltig getäuscht haben. Erstens bekamen wir allerhand Funktionen und zweitens gab es dieses Mal auch hier derben Zunder. Der große Unterstand ist in eine Anzahl Kammern eingeteilt. 2 von diesen stehen dem Bataillonskommandeur und seinem Stab zur Verfügung. Dann haben die Telefonisten und Funker einen Raum, die Ordonnanzen und Burschen ebenfalls. Auf dem anderen Flügel liegen ein Zug Infanterie und unsere Gewehrbedienung. 3 Ausgänge sind vorhanden, von denen 2 in den Graben der 2. Linie und einer in den Laufgraben mündet, der nach vorn führt. Gleich am 1. Tag sind immer 2 Mann von uns unterwegs. Wir müssen nämlich so nebenbei Ordonnanzdienste leisten. Mit dem Ausruhen ist es also nichts. Das sollte aber der geringste Kummer sein. Am 2. Tag gegen Mittag kreist ein englischer Flieger über dem Bataillonsunterstand. Einige Granaten schlagen ein, erst weiter entfernt, dann näher, bis eine sitzt. Obwohl der Flieger andauernd beschossen wird, gibt es dabei Leuchtsignale, dann verschwindet er wieder. Eine Stunde später geht es los. Granate auf Granate schlägt dicht über unserem Unterstand ein. Es sind sogenannte Stollenquetscher, die sich tief in das Erdreich bohren und dann erst mit einem Druck nach unten krepieren. Durch die mit großer Wucht und in kurzen Abständen einschlagenden Granaten wird der Unterstand stark erschüttert. Wenn auch viel Erde über den tiefen Stollen liegt, so wird diese doch nach und nach mürbe. Die Granaten dringen immer tiefer und bald knackt und knistert es verdächtig in den Stollenrahmen, zwischen deren Ritzen bereits lose Erde hindurchrieselt. Bedenklich schauen wir alle nach der Decke. Immerzu schickt der Engländer seine Brocken herüber. Die Posten werden bis auf 2 eingezogen, welche natürlich in respektvoller Entfernung stehen und zusehen. Unsere Munitionskästen und das Gewehr stehen auf den oberen Stufen unseres Einganges. Weil es dort aber recht unsicher ist, hole ich das Gewehr herunter. Etwas später veranlasst der Gewehrführer, dass die Munitionskästen heruntergebracht werden. Schaubel und ich kommen dieser Anordnung nach. In dem Augenblick, in dem wir die Kästen wegnehmen, krepiert eine solche Granate vor dem Eingang. Wir beide werden durch den Luftdruck mit einigen Patronenkästen die Treppe hinunter befördert. Erdschollen klappern hinterdrein. Unten sind die Lichter erloschen. Der Eingang ist schwer demoliert, sonst ist aber weiter nichts passiert. Die Leute, die in der Nähe des Eingangs gesessen haben, hatten bei unserem geräuschvollen Näherkommen ihre Plätze panikartig verlassen. Nun sind sie wieder da und schauen misstrauisch nach oben. Die nun folgende Granate trifft seitlich auf die Deckung desselben Einganges und leistet schon gründlichere Arbeit. Die obersten 3 Rahmen brechen wie Streichhölzer. Eine Unmenge Erde rutscht die Stufen herunter, Staub und Pulverrauch erfüllt die Luft, die eben erst angebrannten Lichter sind wieder erloschen. Der Tommy aber schießt weiter und unsere Lage im Unterstand wird brenzlig. Während anfangs bei den einzelnen Einschlägen Witze und überlegene Reden geführt wurden, verstummen diese mehr und mehr. Und zuletzt sagt keiner mehr ein Wort. Umsonst versucht man, mit der Artillerie in Verbindung zu treten, damit sie drüben die Geschütze stören. Aber die Leitungen sind entzwei und die Telefonisten sind alle schon unterwegs. Manchmal schlägt eine Granate etwas entfernter ein und der Alpdruck hebt sich. Bald darauf sitzen die Schüsse doch wieder auf der Mitte des Unterstandes. Unter starker Erschütterung bohrt sich plötzlich eine Granate direkt über uns ihren Weg durch die Deckung. Als sie krepiert, prasseln verschiedene Kopfrahmen des Mittelganges. Alles, was sich gerade darunter befindet, stürzt in den Nebenstollen. Dann ist es wieder einige Minuten still. Langsam geht jeder wieder an seinen Platz. Drei Rahmen sind durch und zwei sind angebrochen. Jetzt wird diese Stelle schleunigst geräumt und gemieden. Ein Leutnant besieht sich den Schaden. Vorläufig kann nichts zur Behebung getan werden. Drei Mann werden beauftragt, den einen zusammengetrümmerten Aufgang freizumachen. Kurze Zeit danach erhält der in den Laufgraben mündete Ausgang drei Treffer hintereinander. Einen halben Meter hoch liegt die hereingerollte Erde auf den Stufen bis unten hin. Die oberen Rahmen sind teils gebrochen, teils zersplittert und aus den Lagern gerissen. Ein kleines Loch nur lässt das Tageslicht hereinschauen. Die dort liegenden Infanteristen gehen sofort an die Arbeit. Die hereingerutschte Erde wird in Sandsäcke gefüllt. Oben werden die zertrümmerten Rahmen beseitigt, aber immer rutscht das zermürbte Erdreich nach. Bald sind die vorhandenen Sandsäcke voll. Auf der Treppe liegt aber noch massenhaft Erde. Bei jedem Einschlag, ob dieser nah oder weiter wegfällt, kommt neue hinzu. Die Beschießung geht weiter. Alle Leute sind auf den Beinen. Sie stehen in den Kammern und lauschen auf die Einschläge, jeden Augenblick bereit hinauszujagen oder wenigstens auf eine in diesem Augenblick ungefährdete Stelle zu wechseln. Man muss damit rechnen, dass der Kram stellenweise zusammenbricht, wenn noch eine Granate auf eine der Bruchstellen gerät. Endlich fallen die Schüsse in größeren Abständen, ein Zeichen, dass die Beschießung nachlässt. Rätselhaft ist es, dass die Engländer die Lage so genau feststellen konnten. Man vermutet wohl, dass einer von den vor einigen Tagen in Gefangenschaft geratenen Leuten zu viel gesagt hat. Mein Gewehrführer ruft mich. Er hat die Meldung geschrieben, die ich sofort zu Reimann bringen muss. Ich bin froh, dass mir Gelegenheit geboten wird, aus dem Unterstand zu kommen, denn die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Eben sitzt wieder eine Granate auf der Deckung. Es ist eine Kunst, hinaus in den Graben zu gelangen. Gerade der Ausgang nach dem Laufgraben ist am meisten demoliert. Ich warte den nächsten Einschlag ab, dann klettere ich auf allen Vieren die mit Erde verschüttete Treppe hinauf und husche ins Freie. Kaum bin ich um die nächste Schulter wehe, als schon wieder eine Granate heranorgelt. Ich verharre in den Graben geduckt, bis sie eingeschlagen hat. Als sie krepiert, zittert sogar die Grabenwand. Nun aber renne ich los, bis ich außer Gefahr bin. Bei Reimann halte ich mich etwas länger auf als üblich. Ich erzähle ihm Einzelheiten von der Beschießung. Als ich gehen will, meint er, ich könnte ruhig noch ein wenig bleiben, wenn dort dicke Luft ist. Ich habe auch nichts zu versäumen und setze mich wieder. Reimann gibt mir eine Zigarette und auch Feuer. Er ist ein nobler Vorgesetzter. Vor einigen Tagen hat er das EK1 erhalten. Er ist seit Kriegsbeginn Frontsoldat, war noch nie verwundet und gilt überhaupt als gefeit. Eine halbe Stunde später mache ich mich doch auf die Beine und gehe nach dem Bataillonsunterstand. In dessen Nähe angelangt, überzeuge ich mich, ob die Luft rein ist. Als dies der Fall ist, begebe ich mich hinein. Inzwischen ist es bereits 19 Uhr geworden. Am selben Abend bin ich an der Reihe, die Verpflegung zu holen. Die Essensausgabe ist jetzt am Bahnhof zu Rouvroy, weil an der Stelle, wo sie erst war, Geschütze aufgestellt wurden, die um diese Zeit andauernd feuern. Im Laufgraben treffe ich noch zwei Essenholer von anderen Gewehren. Um besser vorwärts zu kommen und weil es ruhig ist, benutzen wir die Straße. Dann führt unser Weg durch das arg zerschossene Rouvroy dem Bahnhof zu. Weil die Küche noch nicht eingetroffen ist, müssen wir eben warten. Nach und nach finden sich die Essenholer von allen Gewehren ein. Es ist bereits um 22 Uhr und von der Küche ist immer noch nichts zu sehen. Um 22 Uhr wollten wir bereits wieder bei den Gewehren sein. Wird es später, geraten wir in das Artilleriefeuer. Endlich um 22.30 Uhr erscheint der Wagen mit der Verpflegung. Er fährt gleich an die Häuserreihe heran und die Essensausgabe beginnt sofort. Ich habe meine Sachen zuerst mit empfangen und bin im Begriff zu gehen. Da kommt es schon angeheult. Eine, zwei, drei Granaten. Eine schlägt mitten auf der Straße ein, die andere in den Häusern. Ich suche mit noch zwei Kameraden im nahen Bahnhofsgebäude Schutz, während sich einige in die anderen Häuser verkriechen. Ziegel und Steine fallen. Die Stelle, wo eben noch eine Menge Leute um den Wagen herumstand, ist leer. Die Pferde rasen mit ihm die Straße entlang. Fahrer und Koch rennen hinterdrein und suchen die heruntergefallenen Lebensmittel und Essenkübel auf. Eine zweite Lage kommt heran, von der eine Granate das Bahnhofsgebäude trifft. Jetzt aber heraus und los, ich habe ja meinen Teil. Warum soll ich noch warten? Ein anderer, der auch schon empfangen hat, schließt sich an. Bald erreichen wir den Ortsausgang und die Straße, die nach Ascheville führt. Schrapnellfeuer setzt ein und zwingt uns zu raschem Laufen. Wir benutzen den Laufgraben. 20 Minuten später bin ich an meinem Gewehr. Nachts wird schwer am Unterstand gearbeitet. Alle verfügbaren Leute müssen heran. Die Trichter auf Deckung werden zugeschüttet. Die zerbrochenen Rahmen werden durch neue ersetzt. Hier und da werden Stützen angebracht und die Eingänge neu versteift. Trotzdem bezweifeln wir, dass der Unterstand noch einmal eine solche Beschießung aushalten wird. Nebenan sind ja noch zwei schöne tiefe Unterstände, aber da gibt es Erdgas. Die Besatzungen wurden vor zwei Tagen ohnmächtig herausgebracht. Als wir uns endlich zur Ruhe begeben dürfen, ist es schon weit über Mitternacht. Weil wir bei der Arbeit Hunger bekommen haben, essen wir noch einmal, dann legen wir uns lang. Nach und nach wird es still im Unterstand. Nur das eintönige Tuten des Morse-Apparates im gegenüberliegenden Gang dringt ans Ohr und vermischt sich mit den Atemzügen der neben mir schon schlafenden und schnarchenden Kameraden. Unsere Befürchtungen, der Tommy werde seine Beschießung in den nächsten Tagen fortsetzen, war nicht nötig. Er lässt uns in Ruhe. Anscheinend in der Annahme, der Unterstand sei zusammengetrümmert. Scharfe Vorsichtsmaßregeln werden aber angeordnet für den Fall, dass sich wieder ein englischer Flieger hier sehen lässt. Im Ruhequartier Noyelle hat sich Verschiedenes geändert. Vor allem ist unsere Gewehrbedienung wieder umgekrempelt. Gewehrführer ist ein älterer Gefreiter namens Wullers, da er dienstälter ist als ich. Außer mir und Schaubel ist dann noch Frank an das Gewehr gekommen. Die beiden, Wullers und Frank, haben sich bei uns einquartiert. Durch den Abgang von Thiel, Richter und Knob ist ja in unserem Quartier viel Platz geworden. Richter hat noch eine große Kiste hier stehen, die er nun nicht mehr braucht. Wir öffnen sie. Allen möglichen Kram hat er da gesammelt. Porzellan, Stoff, Schuhzeug und Wäsche, dazu noch alle mögliche Damenwäsche, die er niemals verwenden konnte. Wer weiß, wo er das requiriert hatte, denn stehlen ist ja auch im Krieg und im Feindesland verboten. Er sammelte gern, was er so fand, wenngleich er keinen Gebrauch dafür hatte. Seine Spezialität, abgeklopfte Führungsringe von allen Kalibern, sind massenhaft vorhanden. Zwei Ausbläser und vielerlei Sprengstücke befinden sich unter seinem Nachlass. Uns wundert nur, wie es Richter fertiggebracht hat, diese Kiste nach Noyelle zu bringen. Ein Teil der Ware stammt aus Hénin-Liétard. Die Kupferringe, Granatsplitter und Ausbläser nehmen wir heraus und vermachen den anderen Inhalt samt der Kiste unserer Madame, die diese Sachen sehr gut gebrauchen kann. Und sie freut sich königlich. Von den vor einiger Zeit abgerückten drei Schützen sind zwei von Feldgendarmen aufgegriffen und zurückgebracht worden. Sie werden nicht bestraft. Sie erhalten Bewährungsfrist, werden wieder in die Gewehrbedienungen mit eingereiht und verrichten ihren Dienst wie früher. Allerdings hat ihr Ansehen auch unter den anderen Kameraden stark gelitten. Von dem dritten Mann, einem Gefreiten, haben wir nie wieder etwas gehört. Vielleicht ist ihm sein unwürdiges Vorhaben geglückt. Wir haben jetzt mehr Dienst, wenn wir uns in Ruhe befinden. Wir müssen Infanteristen am Maschinengewehr ausbilden, weil die Infanteriekompanien mit mehr leichten Maschinengewehren ausgestattet werden. Jeden Tag finden Schießübungen statt. Ich habe von dem Kompaniefeldwebel den Auftrag bekommen, die zu den Schießübungen notwendigen Scheiben zu beschaffen. Ein paar Mann, die sich eignen sollen, soll ich mir mitnehmen. Und so kommt es, dass unsere Gewehrbedienung Scheiben malt. Schaubel besorgt die dazu nötigen Tapetenstreifen, weil er sich gut mit der Bevölkerung verstehen kann. In unserem Zimmer, das im ersten Stock des Hauses liegt, richten wir die Werkstatt ein. Am ersten Tag malen wir 10 Streifen, während nur 5 gebraucht werden. Dadurch brauchen wir am nächsten Tag keine zu malen und können Skat spielen. Wullers sitzt so, dass er den Weg nach der nicht weit von hier liegenden Schreibstube übersehen kann, damit wir vor Überraschungen durch den Feldwebel gesichert sind. Die Kompanie hat gestern vom ehemaligen Hauptmann anlässlich seines Besuches, er ist jetzt beim Divisionsstab, 2 Tonnen Bier bekommen. Ein Fass, das nicht leer geworden ist, hat man an der Küche zur beliebigen Entnahme aufgestellt. Frank muss öfter mit dem Kochgeschirr losgehen und Bier holen. Zigarren gibt es in der Kantine. Wir haben somit alles, was zu einem vorschriftsmäßigen Skat gehört. Am Nachmittag besucht uns der Kompaniefeldwebel. Wullers hat nicht aufgepasst. Wir hören ihn plötzlich mit seinen schweren Stiefeln die Treppe heraufkommen. Schnell fliegen die Spielkarten in den Tischkasten und jeder macht sich an einer Scheibe zu schaffen. Der Feldwebel freut sich, dass wir wieder 5 Stück fertig haben. Schaubel kommt gerade mit neuen Tapetenrollen, die er requiriert hat. Als der Feldwebel geht, meint er, wir sollten nur so weitermachen. Wir lassen uns das nicht zweimal sagen. Als er die Tür hinter sich zugemacht hat, nimmt jeder seine Karten wieder in die Hand. Oft erhalten wir Besuch von englischen Flugzeugen, die unsere Ruhe stören wollen. Wenn sie erscheinen, muss sich alles unsichtbar machen. Sie arbeiten mit Bomben und, wenn es sein muss, auch mit Maschinengewehren. An einem Mittag, als wir gerade Essen holen, kommen sie auch an. 2 große englische Doppeldecker. Dieses Mal haben sie es auf den Fesselballon abgesehen, der unweit von hier in der Luft schwebt. Dort hat man bereits die Gefahr erkannt, denn der Ballon wird schon heruntergezogen. Aber zu spät. Einer der Flieger nimmt den Ballon auf und beschießt ihn. Der Ballon fängt sofort Feuer. Im gleichen Moment springt der Beobachter mit dem Fallschirm aus dem Korb und schwebt langsam der Erde zu. Die brennende Ballonhülle aber fällt schneller und holt den langsam schwebenden Fallschirm ein, der von den lodernden Flammen erfasst wird und verbrennt. Der Beobachter fällt aus 50 Meter Höhe zur Erde. Natürlich ist er sofort tot. Obwohl der englische Flieger von einem auf der nahen Kohlenhalde stationierten Maschinengewehr dauernd beschossen wird, hat er sich nicht abhalten lassen, seinen Vorsatz auszuführen. Bei uns hatte man auch ein Gewehr freigemacht und ihn beschossen. Dafür beschießt er uns nun mit dem Maschinengewehr. Aber nicht lange, dann verschwindet er frontwärts. Das alles war in wenigen Minuten geschehen. Der andere Flieger hatte sich gleich zum nächsten Fesselballon begeben, der etwas weiter nördlich liegt. Auch dieser Ballon erleidet das gleiche Schicksal wie der hier stationierte. Nur der Beobachter konnte schon eher herausspringen und kam wenigstens mit dem Leben davon. Wenn der Gegner die Fesselballons beseitigt, hat er bestimmt etwas vor, was wir nicht sehen sollen. Die Folge ist, dass eine Viertelstunde später eine Anzahl deutscher Flieger erscheint, die die Beobachtungen in dem betreffenden Gebiet übernehmen. Die Kompanien des Ruhebataillons müssen jeden Abend je ein Fahrzeug mit 2 Mann stellen, um Material nach vorn zu fahren. Ein jeder kommt da einmal an die Reihe. So auch ich. Diese Fahrten sind immer mit kleinen Abenteuern verbunden, die zuweilen recht unangenehm für die Beteiligten ausfallen können. Auch an diesem Abend hatten wir ein besonderes Erlebnis, das zwar aufregend, aber doch noch recht glimpflich ablief. Der Zufall will es, dass von den Fahrern Werner an der Reihe ist. So gegen 20 Uhr fahren wir in Wayel ab. Im Pionierpark, der sich in der Zeche Drocour befindet, laden wir Stollenrahmen. Dann fahren wir weiter. Ruhig liegt die Front im Schein der untergehenden Abendsonne. Ein deutscher Flieger kreist über den englischen Linien. Sein Weg ist von Schrapnellwölkchen gezeichnet. Gegen 21 Uhr sind wir in Rouvroy. Im Dorf feuern Batterien. Als wir am Ausgang des Ortes ankommen, müssen wir warten. Ein englischer Fesselballon hängt noch am Horizont. Er verschwindet erst, als aufsteigender Dunst sich zwischen die Fronten legt. Dann fahren wir vorsichtig auf der Straße nach Acheville weiter. Wir sind die Ersten und das ist gut. Vorläufig ist es noch ruhig. Wenn dann die vielen Fahrzeuge rasseln und es dunkel wird, belegt der Gegner die Straßen mit Feuer. Da wollen wir nicht mehr hier sein. Werner fährt ziemlich bis nach Acheville, damit die Leute die Rahmen nicht so weit zu schleppen brauchen. Dann laden wir ab, drehen um und fahren zurück. Aus dem Dorf Rouvroy kommen uns zwei andere Fahrzeuge entgegen. Wir müssen hier anhalten und die beiden anderen Fahrzeuge vorbeilassen, denn dort ist die Straße sehr schmal und an beiden Seiten befindet sich Drahthindernis, sodass ein Ausweichen nicht gut möglich ist. Im Dorf schlagen Granaten ein, sie gelten den immer noch feuernden Batterien. Obwohl es schon dunkelt, ist plötzlich ein englischer Flieger über uns, der anscheinend nach feuernden Geschützen ausspähen will. Als er aber die Fahrzeuge auf der Straße sieht, schenkt er erst diesen seine Aufmerksamkeit und bestreicht die Straße mit seinem Maschinengewehr. Trotzdem er aus allen Ecken Feuer erhält, geht er immer weiter herunter. Auch wir beide hören seine Kugeln pfeifen, denn er schießt auch nach uns und wir haben keine Deckung. Werner kann doch seine Pferde nicht einfach stehen lassen. Der Flieger steigt wieder höher und schießt eine grüne Leuchtkugel ab. Gleich darauf krepieren über der Straße einige Schrapnells. Werner kann seine die Gefahr witternden Pferde nicht mehr halten. Bald sind wir bei den uns entgegenkommenden Fahrzeugen angelangt. Umsonst versucht Werner, seinen Wagen vorbei zu lancieren. Ein Stoß und wir sitzen fest. Im Nu sind wir vom Wagen herunter. Der Flieger ist, um nicht ins eigene Schrapnellfeuer zu geraten, glücklicherweise verschwunden. Die Leute der beiden anderen Wagen beginnen, ihr Material schnell abzuladen. Zwei Schrapnells platzen verflucht nahe. Wir suchen Deckung hinter dem Fahrzeug und die Pferde zerren wild in den Geschirren. Jetzt spannen die anderen ihre Pferde ab, um sie in den Schutz der nahen Häuser zu bringen. Da krachen schon wieder zwei Schrapnells. Eines der ausgespannten Pferde ist getroffen. Es reißt sich los, jagt von der Straße herunter ins Feld und gerät in den Drahtverhaugürtel der Artillerieschutzstellung, wo es um sich schlagend und schnaubend liegen bleibt. Wir schieben inzwischen den anderen Wagen unter großen Anstrengungen zurück hart an den Rand. Werner führt seine Pferde am Zügel. So gelingt es uns, unseren Wagen vorbeizubringen. Jetzt aber drauf und los. Wir rasen durch die mit Trümmern besäten Straßen von Rouvroy. Einige Tage später sitzen wir in einem großen Betonklotz der ersten Linie. Er fasst ungefähr 40 Mann und wenn es sein muss, noch mehr. Ein Graben ist nicht mehr vorhanden, nur ab und zu, wo gefährliche Stellen sind, befinden sich noch Grabenreste. Ein Fußweg zwischen tiefen Granattrichtern, die auch als Postenstände ausgebaut sind, bildet zum großen Teil die erste Linie. 2 Stunden Posten stehen, 4 Stunden Ruhe, das ist hier unsere Beschäftigung bei Tag und bei Nacht. Wenn die 2 Stunden Wache um sind, wird geschlafen. Was sollen wir weiter tun? Höchstens Läuse fangen. Im Unterstand ist es dunkel, sonst könnte man lesen oder sich anders die Zeit vertreiben. Es gibt nur wenige Kerzen und die sind schnell verbrannt. Einige müssen für unvorhergesehene Fälle aufgehoben werden. Alles wird knappe, auch die Verpflegung. Langsam vergeht die Nacht, noch langsamer der Tag. Und so kommt es vor, dass man infolge des monotonen Dahinlebens gar nicht weiß, wie man in der Zeit lebt. Man weiß oft nicht, ob heute Dienstag, Freitag oder Sonntag ist. Hier gibt es keinen Unterschied. In dieses monotone Leben tritt wohl ab und zu eine Abwechslung durch Beschießung des Grabens oder der Unterstände. Dazu kommen größere und kleinere Unternehmungen, die entweder vom Gegner oder auch von uns ausgehen. Auch wenn der Essenholer kommt, wird es etwas lebendiger, sonst aber bleibt es still. Diese Trägheit bringt das Maulwurfsleben mit sich. Von seiner Umgebung sieht man, wenn man Posten steht, nur das Innere des Postenstandes, den Himmel, und ein Stück Trichter fällt durch den Grabenspiegel. Im Unterstand schläft man oder starrt von seinem Lager die in Halbdunkel gehüllten, langweiligen Flächen der Betonwände an. In dieser Hinsicht bietet die Nacht mehr Abwechslung. Da ist es nicht ganz so langweilig. Man kann schon eher einen Blick über den Postenstand werfen. Man spannt hinaus in die Dunkelheit und versucht, irgendwelche verdächtige Geräusche zu hören. Ab und zu schaut man auch hinauf zu den Sternen. Sie stehen nicht viel anders als in der Heimat am nächtlichen Himmel. Und es ist, als ob sie von ihr aus einen Gruß vermittelnd herunterblinken. Dabei verfällt man meist in stille Betrachtungen über das eigene Schicksal. Ich stehe Posten vor Tagesgrauen und schaue unverwandt feindwärts. Vor mir sind Trichter und wieder Trichter. Im Stacheldraht hängen die zerfetzten Leichen zweier Engländer, die bei einer Patrouille hier gefallen sind. Wundervoll dämmert der neue Morgen aus dem Osten. Mit herrlichem Farbenspiel tritt die Sonne heraus, um ihren Tageslauf zu beginnen. In dieser Trostlosigkeit wirkt dieses geradezu feierliche Schauspiel noch erhabener und fesselt alle, die es sehen. Einer nach dem anderen kommt aus dem nahen Unterstand, um es sich anzuschauen. Die Natur hat doch noch etwas für uns arme Soldaten übrig. Als ich doch einmal nachrechne, muss ich feststellen, dass es der erste Pfingstfeiertag ist, der so wundervoll beginnt. Es konnte doch auch gar kein gewöhnlicher Tag sein. Im Allgemeinen merkt man eigentlich nichts vom Feiertag, wenigstens im Graben nicht. Der Tag verläuft wie jeder andere, wenn nicht etwas Besonderes von uns oder vom Gegner unternommen wird. Gewöhnlich ist es so. Jede Partei rechnet nämlich an solchen Tagen mit weniger Achtsamkeit der anderen, oder aber der Gegner gönnt uns nicht die Feiertagsruhe, oder wir gönnen sie ihm nicht. Der erste Pfingstfeiertag wäre beinahe so vergangen wie jeder andere Tag, doch sollte er etwas anders ausklingen. Schon gegen Abend erfahren wir, dass unsererseits ein Patrouillenvorstoß geplant ist. Ich stehe in der fraglichen Zeit von 21 Uhr bis 23 Uhr Posten. Um 22 Uhr steigt ein Leutnant mit einem Zug aus dem Graben. Es dauert ungefähr eine Stunde, bis sich die Leute vorgearbeitet haben. Unsere Artillerie schießt ziemlich heftig auf die englische Stellung. Dann steigen im englischen Graben grüne Leuchtkugeln. Sofort setzt englisches Sperrfeuer ein. Es liegt auf dem Zwischengelände und auf unserer ersten Linie. Unser schlechter Graben bietet denen, die sich darin aufhalten müssen, wenig Schutz. Gleich zu Beginn wühlt sich eine Granate neben mir in die Erde. Dann sitzt eine vor dem Eingang des Unterstandes. Und im Vorfeld blitzen und krachen die Schrapnells. Mir bangt um die, die jetzt im Trichterfeld liegen und weder vor noch zurück können. Vollständig erschöpft kommen auch schon die Ersten angehetzt. Manche lassen sich geradezu in den Graben fallen, um einige Minuten auszuruhen. Dann erst gehen sie weiter. Der Engländer schießt weiter heftig. Ich werde inzwischen abgelöst und begebe mich in den Unterstand. Nach und nach kommen die Leute an. Sie haben zum großen Teil so lange auf der feindlichen Seite des Trichterfeldes liegen bleiben müssen, bis das Sperrfeuer nachließ. Obwohl der Vorstoß seinen Zweck erfüllt hat, kostete er uns leider zwei Tote und mehrere Verwundete. Endlich tritt wieder Ruhe ein. Einige Verwundete aus dem Unterstand machen sich auf den Weg, um vor Tagesanbruch aus der Kampfzone zu sein. Ich liege auf meinem harten Lager und schaue wie immer nach der düsteren, langweiligen Betondecke. Ganz hinten im Dunkel spielt leise eine Mundharmonika. Die Töne stehlen sich durch die Stille des Unterstandes und formen sich zu dem alten Soldatenlied. Im Feldquartier auf hartem Stein streck ich die müden Glieder. Dies ist der Ausklang des ersten Pfingstfeiertages. Nach fünftägiger Ruhepause beziehen wir ein Maschinengewehrnest im rechten Flügel des Regimentsabschnittes Hart an der Straße, die von Ascheville nach Méricourt führt. Hinter uns liegen die Trümmer einiger Häuser, die an der Straße entlang standen. Es ist ungefähr die Stelle, an der damals Leutnant Rothe verwundet wurde. Wir müssen bei Tag und Nacht einen Posten stellen. Der Gegner verwendet viel Gasmunition. Zu diesem Zweck ist im Unterstand eine Glocke angebracht, die durch einen Draht mit dem Postenstand in Verbindung steht. Der Posten braucht so seinen Platz nicht zu verlassen, wenn er Gas alarmiert. Da wir nur wenige Kerzen zur Verfügung haben, müssen wir sparsam damit umgehen. Wenn man aber dauernd im dunklen Unterstand sitzen muss, wird es verdammt langweilig. Man kann doch schließlich nicht den ganzen Tag verschlafen. Ist die Luft rein, dann sitzen wir auf den oberen Stufen des Unterstandes. Es wäre schön, wenn man irgendetwas zu lesen hätte. Zwischen den Häusertrümmern hinter unserem Stand liegt ein ehemaliges Blumengärtchen. Trotz gründlicher Arbeit der Granaten kann man dies immer noch erkennen. Dort, wo das Gartenhäuschen stand, ist nur noch ein Stück Mauerwerk vorhanden. Dieser Mauerrest bietet aber einem Rosenstock noch so viel Schutz, dass er unbeschädigt geblieben ist. Und nun blüht mitten in dieser Steinwüste, mitten im Land des Todes, eine schöne rote Rose. Sie ist ein wenig verstaubt, aber trotzdem erfreut sie jeden, der hier vorbeigeht. Und es gehen hier viele vorbei, denn nur einige Meter davon führt ein Laufgraben nach vorn. Von dieser Rose geht ein besonderer Zauber aus. Sie erinnert an vergangene Beschaulichkeit, an Frieden und Heimat. Und dankbar für ihren Gruß und ihre Kameradschaft, mit der sie beweist, dass außer uns doch noch anderes Leben in diesen Ruinen weilt, bricht sie niemand ab. Sie spendet jedem eine kleine Freude. Sie wird blühen, bis der Wind ihre zarten Blütenblätter in den Trümmern verstreut. Abends, in der Zeit von 19 Uhr bis 21 Uhr, tritt gewöhnlich eine Kampfpause ein. Das ist unsere Feierstunde. Da geht auch der Essenholer los, um die Verpflegung und manchmal auch die Post einzuholen. Da fahren die Sanitätswagen, um die Verwundeten wegzubringen. Es ist eben ein Ruhepunkt für Freund und Feind. Wenn nun diese Abendstunde eintritt, kommen alle aus dem Unterstand. Da kriecht man heraus aus dem dunklen Loch, um beim Untergang der Sonne noch ein erbauliches Stündchen zu genießen. Man schaut in die Gegend, die jetzt da liegt wie im Frieden, überflutet von den Strahlen der untergehenden Sonne. Da liegen die vielen Dörfer um uns herum, zum Teil bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Und hinter der Front auch einige, an denen der Krieg keine oder nur wenig Spuren hinterlassen hat. Noch vor einem Jahr war Ascheville auch ein schönes Dörfchen gewesen. Da lagen wir dort vorn auf der Vimy-Höhe, auf der jetzt der Engländer sitzt, und schauten auf das Land, das sich heute vollständig verwüstet, um uns her ausbreitet. Man versucht, sich hineinzudenken in das Leben, das sich einst hier abspielte, als noch kein Krieg war. Im Geiste sieht man die Häuser stehen mit ihren Gärtchen davor. Man sieht die Bewohner, wie sie ihre Arbeit verrichten. Ein Teil mag in der Kohlenzeche gearbeitet haben, ein Teil hat das einst fruchtbare Land bebaut. Dabei sinkt die Sonne hinter dem Bergrücken hinunter. Die Nacht dämmert herauf und zwei krepierende Schrapnells erinnern an die Wirklichkeit und daran, dass die Feierstunde zu Ende ist.